Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute gibt es mal wieder eine kleine, etwas andere Sendung. Und zwar war ich eingeladen von der Bayerischen Akademie für Verwaltungsmanagement und zwar zu einer Fachtagung für Personalrätinnen und Personalräte. Ja, seit 2 Jahren endlich mal wieder was vor Ort gemacht und auf einer Bühne gestanden. Aber hört selbst, ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause zu meinem Vortrag. Ich freue mich, dass ich das erste Mal wieder seit 2 Jahren vor echten Menschen stehen darf und nicht immer nur an Kameras spreche. Es geht um Digitalisierung, Chatbots, KI. Was kommt noch alles auf die öffentliche Verwaltung zu? Ich kann gleich vorweg sagen, das ist noch nicht alles. Und ich werde auch wieder über Homeoffice sprechen. Da haben Sie ja schon ein paar Mal gehört heute und gestern. Und ich verspreche, dass ich nichts Juristisches sage. Einen ganz kurzen Überblick. Was sind unsere größten Herausforderungen? Was bringt uns die Zukunft? Und was hilft uns das alles überhaupt weiter? So habe ich meinen Vortrag aufgebaut. Ich bin Thorsten Frenzel. Ich mache einen Podcast, der heißt E-Government Podcast, der sich genau um diese Dinge, Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, kümmert. Ich bin seit 10 Jahren im öffentlichen Dienst, beschäftige mich jetzt seit über 10 Jahren mit dem Thema E-Government und ich arbeite auch für einen kommunalen IT-Dienstleister hier in Bayern. Fangen wir einfach mal an. Was sind denn aktuell unsere größten Herausforderungen in der öffentlichen Verwaltung? Wir haben eine zunehmende Überalterung, dem entgegensteht, dass wir wenig Nachwuchs haben in der öffentlichen Verwaltung. Die Aufgaben werden immer mehr, also es wird immer eins obendrauf getan. Sie kennen das vielleicht, es kommen auch neue und unerwartete Aufgaben auf uns zu. Die Flüchtlinge vor 3 Jahren, Covid-19, wo wir zurzeit immer noch drin sind. Ich sehe hier überall schön jeden Einzelnen sitzen mit einer Wand dazwischen. Das sind immer noch die Auswirkungen. Umweltkatastrophen werden auch immer mehr, Hochwasser und Ähnliches, was noch auf uns zukommt. Die Steuereinnahmen sind zurückgegangen durch Covid-19. Wir haben immer weniger Zeit in der Verwaltung für unsere Kernaufgaben. Und eine individuelle Beratung von Bürgerinnen und Bürgern ist fast nicht mehr möglich, weil wir sind so eng getaktet, wir müssen zack, zack, jeden Einzelnen schnell abarbeiten. Was auch noch das Thema ist, IT-Sicherheit. Sie haben es vielleicht in der Presse gelesen. Es werden regelmäßig Ransomware-Attacken auf Rechenzentren und Verwaltungen gefahren. Gerade aktuell wieder oben im Norden einiges. Werden wir wahrscheinlich in Bayern auch nicht vorgefeit sein. Das wird irgendwann auf uns zukommen. Aber das sind alles Herausforderungen, die wir in der Verwaltung stemmen müssen. Welche Lösungsmöglichkeiten hätten wir denn da anzubieten? Wir müssen die Arbeitslast irgendwie runterkriegen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir weniger Überstunden machen, dass die Arbeitslast für jeden Einzelnen sinkt. Das Ganze können wir unterstützen durch Optimierung und Entschlackung und vielleicht Verknüpfung von Prozessen. Gucken wir uns einfach die Prozesse nochmal an. Taugen die zum Beispiel für eine Digitalisierung oder nicht? Wir müssen mehr digitalisieren, weil alles, was irgendwie digital schneller funktioniert, hilft uns vorne im analogen Bereich, die Arbeitslast zu verringern. Und nicht zuletzt die Steigerung der Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber. Weil die öffentliche Verwaltung ist ein cooler Arbeitgeber. Ich arbeite gerne in der öffentlichen Verwaltung und es macht Spaß. Gibt viel Neues und wir sind gerade in einem Veränderungsprozess. Es macht Spaß, in der öffentlichen Verwaltung zu arbeiten. Jetzt habe ich mir mal ein paar Dinge zusammengeschrieben, was in der Zukunft noch auf uns zukommt. Und zwar hier habe ich einen Fokus drauf gelegt, auf die digitalen Dinge, die auf uns zukommen. Ist nicht alles ganz digital, was ich da aufgelistet habe, aber das meiste. Hier ist eine kleine Wolke, wo mal so ein bisschen Sachen zusammenstehen. Sie haben ja die Ausdrucke auch alle da. Es ist nicht alles. Es kommt noch viel mehr. Fangen wir einfach an mit dem ganzen Thema Digitalisierung. Digitalisierung gibt es überall. Und das Interessante ist, unsere Kunden, also die Bürgerinnen und Bürger, die sind alle schon digital. Die kommen mit ihrem Smartphone, setzen sich beim Sachbearbeiter vor den Schreibtisch und schauen Telefonnummern, Adressen und Sonstiges nach. Oder chatten vielleicht noch nebenher, während sie mit dem Sachbearbeiter sprechen, was natürlich nicht guter Stil ist, aber das tun die. Und die erwarten natürlich auch, dass der Sachbearbeiter oder die Verwaltung genauso digital ist. Die wollen nicht jedes Mal reinkommen und ihre Anträge stellen. Die wollen das möglichst von ihrem Smartphone machen. Und wenn sie nicht weiterkommen, dann kommen sie rein zum Sachbearbeiter und sprechen mit dem drüber. Trotzdem müssen wir auch drüber nachdenken, eine Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Digitalisierung darf nur dort stattfinden, wo sie auch Sinn macht. Es gibt Bereiche, da macht Digitalisierung aus verschiedensten Gründen keinen Sinn. Vielleicht, weil die Fallzahlen nicht so hoch sind oder weil eine Digitalisierung einen riesengroßen Aufwand bedeuten würde, weil die Prozesse zu komplex sind oder weil der Prozess sehr beratungsintensiv ist. Ich hatte vorhin schon mal das Thema mit den Prozessen. Die müssen wir uns alle mal anschauen und alle überdenken. Macht eine Digitalisierung Sinn? Und wenn ja, auf gar keinen Fall 1:1. Also ein analoger Prozess, den 1:1 zu digitalisieren, funktioniert nicht, weil sehr wahrscheinlich Prozessschritte dazwischen sind, die man nicht digitalisieren kann oder nur mit hohem Aufwand digitalisieren kann oder die vielleicht im digitalen Umfeld überhaupt gar keinen Sinn machen. Deswegen müssen wir Prozesse vereinfachen und möglichst auch zusammenfassen. Die Chancen haben wir jetzt, nachdem wir ja angefangen haben mit Digitalisierung. Das nächste Thema, was auch immer wieder durch die Presse läuft und was auch viele schon benutzen, sind Chatbots. Chatbots sind so kleine Programme, die zum Beispiel in WhatsApp, Threema, Signal, Telegram, die automatisiert antworten. Die gibt es natürlich, die gibt es auch auf Webseiten. Man kann halt auf Webseiten Fragen stellen und sich quasi online mit dem Bot unterhalten, der KI-gestützt meistens, dann die entsprechenden Antworten liefert oder die entsprechenden Fragen dazu. Wichtig ist hier auch, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die Bürgerinnen und Bürger, die nutzen Chats tagtäglich. Wahrscheinlich sie auch alle. Familienorganisation ohne WhatsApp oder einen ähnlichen Messenger ist fast nicht mehr möglich. Wer ist wann, wo, das Kind, wie abholen, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, in welchen Sportverein, was weiß ich, auch innerhalb der Vereine. Die Abstimmung erfolgt über Chats. Leider viel über WhatsApp und nicht über sichere Messenger, aber so läuft das. Im Übrigen hat auch der Freistaat Bayern inzwischen Chats für sich entdeckt und man kann Informationen zum Freistaat Bayern in diesen einschlägigen Chat-Plattformen abonnieren. Wie gesagt, Chats sind inzwischen eine ganz normale Gesellschaftstechnologie. Jeder von Ihnen benutzt das. So auch unsere Kunden, unsere Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmen. Chats in der öffentlichen Verwaltung können wir hier hervorragend Chatbots einsetzen, um individuell mit einzelnen Bürgern oder mit Bürgergruppen zu kommunizieren. Es ist Massenkommunikation relativ einfach möglich und, man hört und staune, sogar die Antragstellung. Auch die Antragstellung ist per Chatbot möglich. Aber da komme ich später nochmal zu, da habe ich noch ein paar Beispiele zu. Die natürliche Weiterentwicklung von so einem Chatbot sind die Sprachassistenten. Wenn ich mal fragen darf, wer von Ihnen hat denn zu Hause eine Alexa rumstehen, spricht mit Siri oder gibt seine Suchanfrage per Sprache in Google ein? Ja, viele, einige. Ja, sehr schön. Sie sehen, das ist ein ganz natürliches Vorgehen, wie ich mir heutzutage Informationen hole. Und genau so erwartet natürlich auch unser Kunde, Bürgerinnen und Bürger, die Informationen von der Verwaltung zu bekommen oder sich auszutauschen mit der Verwaltung. Die Verbreitung steigt und ist ganz natürlich in den Alltag integriert. Also mal eben, Alexa, spiel mal Antenne Bayern. Funktioniert. Muss ich nicht mehr zum Radio gehen. Es läuft einfach. Oder Alexa, ich brauche Milch, setz das mal auf die Einkaufsliste. Geht auch. Warum kann ich nicht sagen, Alexa, meine Meldebescheinigung hätte ich gern, beantrag die mal. Oder mein Ausweis läuft ab, ich hätte gern mal einen Termin, um einen neuen Ausweis zu beantragen. Und der Schritt von einem Chatbot zum Sprachassistenten, der ist relativ klein. Weil dahinter läuft eine KI. Und die KI, ob die jetzt Text ausspuckt oder Sprache ausspuckt, ist der KI ziemlich egal. Auch eine weitere Entwicklung, was uns in der öffentlichen Verwaltung weiterhelfen kann, sind sogenannte Assistenzsysteme. Im Auto kennt man das schon. Einparkhilfen, Lenkassistenten, Tempomaten, ABS, das sind alles Assistenzsysteme, die den Nutzer unterstützen und Arbeit abnehmen, Sicherheit dadurch erhöhen. In Fachverfahren könnte man sich zum Beispiel vorstellen, sogenannte Next Best Action. Das heißt, ich bearbeite im Fachverfahren einen Antrag und der ist vielleicht ein bisschen kniffelig. Da gibt mir zum Beispiel so ein Assistenzsystem vor, wir haben 20 Anträge vorher schon mal so beschieden, 10 haben wir so beschieden und 5 haben wir so entschieden. Und dann hat man schon mal eine kleine Möglichkeit, das auszuwählen. Man muss nicht zum Kollegen gehen und fragen, hey, sag mal, ich habe hier so einen komplizierten Fall XY, du hast doch da auch mal was. Das kann so ein Assistenzsystem machen. Natürlich soll das nicht die Kommunikation mit unseren Kolleginnen und Kollegen unterbinden, aber es hilft einfach, die tägliche Arbeit zu beschleunigen und Last von uns zu nehmen. Natürlich ist auch eine große Einarbeitungshilfe für unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die müssen dann nicht ständig den Ausbilder neben sich sitzen haben oder einen erfahrenen Sachbearbeiter, sondern die können einfach mal loslegen. Die kriegen einfache Fälle und immer kompliziertere Fälle und denen wird geholfen. Wie gesagt, das beschleunigt Verfahren und auch hier ist wieder KI dahinter. Wie auf Stichwort, ich habe jetzt aus Versehen gedrückt, aber jetzt kommt KI und das ist genau das Thema, was sehr beherrschend werden wird. Das ist das Backend für Assistenzsysteme, für Chatbots, für Sprachassistenten. Und eine KI, heißt ja künstliche Intelligenz oder im Englischen auch AI oder AI, Artificial Intelligence, und die lernt aus den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Die lernt daraus, dass wir Entscheidungen nach A und nicht nach B getroffen haben. Die kann dann wieder helfen und unterstützen bei den nächsten kniffligen Entscheidungen. Ein weiteres Thema, RPA. Das ist, glaube ich, eins, was relativ schnell auf uns alle zukommen wird. Das ist die Robotic Process Automation. Das heißt, dass ich bestimmte Prozesse, eintönige Arbeiten, so repetitive Arbeiten, immer wieder das Gleiche, Listen abgleichen, ein Datum aus einer Excel-Liste A in die Excel-Liste B kopieren. Das kann ich automatisieren. Und das geht jetzt schon. Und zwar, die meisten Verwaltungen arbeiten inzwischen mit Windows 11. Und bei Windows 11 ist so ein System schon mit drin. Das ist wahrscheinlich bei den meisten nicht installiert. Aber das ist dieses Windows Power Automate. Das ist bereits da. Und das ist auch überhaupt nicht schwer anzuwenden. Weil ich mache einen Prozess einmal händisch und zeichne es auf. Dann lasse ich den 2-3 Mal Test laufen. Und wenn mir das gefällt, was das Ergebnis ist, dann kann ich den Prozess starten. Und der läuft automatisch. Der läuft einfach automatisch. Ich kann zum Beispiel auch mit RPA kann ich fehlende Schnittstellen von Online-Systemen in Fachverfahren überbrücken. Also wenn ich ein Fachverfahren habe, wo ich ständig irgendwelche Daten eingeben muss, die ich aus irgendwelchen Listen bekomme, Sie kennen das alle, ich kriege Excel-Listen und das muss irgendeiner abtippen und ins Fachverfahren rein. Das kann ich mit so einem RPA, mit so einem Bot machen. Auch hier ist wieder ein Bot dahinter, den ich mir selbst anlerne, ihm zeige, wie es gehen soll. Und der tut es dann einfach. Und was noch viel interessanter ist, der tut das den ganzen Tag. Der tut das 24 Stunden. Das heißt, wenn ich Prozesse habe, muss ich das nicht mehr zu Dienstzeiten machen, sondern ich schmeiße da einfach meine Listen rein oder sonstiges und der Bot macht das einfach. Egal ob Montagabend oder Wochenende, der tut das. Also der kann 7 Tage die Woche, 24 Stunden durchackern und solche Prozesse durcharbeiten. Ich habe hier geschrieben, Schweizer Taschenmesser, das passt. Also ich kann damit ganz, ganz viel und ich kann sehr kreativ sein. Also überlegen Sie, denken Sie an irgendeinen Prozess, der Sie, ich sage es mal deutlich, nervt, weil Sie ständig irgendwelche Daten von A nach B rüberkopieren müssen mit Copy-Paste. Denken Sie an so einen Prozess und probieren Sie einfach mal aus, das zu automatisieren mit so einem RPA-Bot. Was dazu kommt, das ist jetzt ein bisschen fortgeschrittener, das ist das Thema Low-Code. Wenn Sie so ein RPA mal ausprobieren, Sie werden sehen, es geht total einfach und total leicht. Wenn Sie einen Schritt nach weitergehen wollen, gibt es das Thema Low-Code. Low-Code heißt, dass Sie hier mit meistens grafischen Bausteinen sich solche Prozesse komplett selbst bauen können. Also tatsächlich Ende-zu-Ende-Prozesse. Sie können hier Beantragungsstrecken bauen. Sie können interne Weiterleitungsprozesse bauen. Da ist einfach der Fantasie keine Grenze gesetzt. Sie können hier einfach mit einfachen Bausteinen, mit ein paar Verknüpfungen, ein paar Schleifen, hier ganz einfach Prozesse hinbauen, die Sie in Ihrer Arbeit erleichtern. Das ist natürlich ein bisschen fortgeschrittener. Das wird nicht jeder machen, aber es geht. Blockchain. Großes Buzzword. Ich habe überlegt, ob ich es überhaupt mit auf die Liste nehme, aber ich nehme es mit drauf, weil eigentlich ist die Antwort auf die Frage, kann man das mit Blockchain machen oder kann man das sinnvoll mit Blockchain machen, in 99% der Fälle nein. Blockchain ist ein Thema, was momentan sehr gehypt wird. Es hat seine Anwendungsfälle, das hat auch gute Anwendungsfälle. Zum Beispiel denken Sie an das Grundbuch. Im Grundbuch haben Sie immer eine fortschreibende, also es ist immer fortschreibend, es hat immer einen Bezug zum Vorbesitzer, es hat immer einen Bezug zum vorhergehenden Objekt. Und Sie können mit einer Blockchain dann immer schön beweisen, wie der Vorbesitzer war. Also eine Blockchain, da baut immer eine Signatur auf den vorhergehenden Fall auf. Also wenn ich da zwischendrin was rauslösche, ist die Blockchain kaputt und das heißt, da hat irgendeiner was manipuliert. So eine Blockchain schafft Beweisbarkeit, ist aber in den meisten Fällen tatsächlich nicht nötig. Es gibt nur ganz, ganz wenig Anwendungsfälle. Aber ich habe schon viel zu viel drüber gesprochen, Blockchain. Sollten Sie mal gehört haben, ich mache jetzt einfach mal weiter. Da kommen wir zu dem Thema, was quasi aus der Versicherungsbranche kommt. Das Thema Dunkelverarbeitung. Das ist meiner Begriffe ein sehr treffender und lustiger Name, weil hier findet tatsächlich die ganzen Prozesse automatisch statt im Dunkeln, ohne dass einer reinschaut. Also nicht im Dunkeln, weil kein Licht drin ist, sondern im Dunkeln, weil keiner reinschauen muss. Das heißt, so eine Beantragung kann komplett automatisiert durchlaufen, ohne dass ein Sachbearbeiter hier noch irgendwie Hand anlegen muss. Bei Versicherungen, die machen das zum Beispiel bei Neuberechnungen von Versicherungsentgelten. Die machen das, wenn sie so massenhafte Schadensregulierung haben, wie beim Hagel, Hochwasser oder Ähnliches. Da geben die Listen rein, Dunkelverarbeitung läuft hinten raus und es ist sogar so, dass dann automatisiert die Bescheide an die Versicherungsnehmer rausgehen. Sie kennen es vielleicht aus dem Wahlumfeld. Wir hatten ja jetzt gerade erst wieder Bundestagswahlen. Da funktioniert es so ähnlich. Der Bürger beantragt online seine Briefwahlunterlagen und am Abend statten sie einen Badge und der Drucker druckt ihnen die Briefwahlunterlagen aus. Beziehungsweise schickt die Informationen an ein Druckzentrum und das Druckzentrum macht das alles. Das ist schon, sind schon erste Ansätze von Dunkelverarbeitung und da gibt es ganz viele Prozesse, wo das hier auch möglich ist, gerade so massenhaft Prozesse. Nächstes großes Thema, auch wenn hier wenig Stichpunkte stehen, ist das Thema Predictive Administration. Hier stehen deswegen so wenig Punkte, weil das ein Thema ist, was ganz am Anfang ist. Predictive Administration heißt proaktive Verwaltungsverfahren. Heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Reise gebucht und Ihr Pass läuft aus. Und Sie stellen fest, oh Mensch, mein Pass läuft aus und ich muss schnell mir noch einen neuen Pass beantragen. So proaktive Verwaltungsverfahren, da würde Ihnen das nicht passieren als Bürger. Sie würden einfach den Pass rechtzeitig bei sich im Briefkasten haben, per Einschreiben, und Sie könnten verreisen, ohne dass Sie einen neuen beantragen müssen. Ich weiß, da sind noch jede Menge rechtliche Hürden davor, aber so wird es gehen. Oder es zieht jemand zu in ein neues Gebiet, hat Kinder. Mit Predictive Administration weiß ich ganz genau, wann die Kinder in die Schule kommen, wann die in die Kita kommen. Das heißt, so ein Automatismus kann hier den Eltern rechtzeitig die Informationen zukommen lassen. Pass mal auf, dein Kind kommt jetzt demnächst in den Kindergarten oder du hast das Recht drauf, dass dein Kind in den Kindergarten kommt. Hier ist eine Liste, such dir aus, in welchen du willst. Also das ist einfach, dass die Bürger nicht mehr die Anträge proaktiv stellen müssen, sondern dass die Verwaltung proaktiv auf den Bürger zugeht. Hier, das könntest du mal noch beantragen, demnächst läuft das und das aus. Müllgebühren werden fällig, brauchst du vielleicht eine größere Mülltonne oder eine kleinere, weil auch das sind Daten, die ja die Verwaltung hat. Und da gibt es noch viele, viele, viele Möglichkeiten. Deswegen steht hier noch so wenig, weil da noch ganz viel Forschung drin ist und ganz viel Gesetzesänderungen noch nötig sind. Aber das wird kommen. Um das machen zu können, brauchen wir eine datengestützte Verwaltungssteuerung. Datengestützte Verwaltungssteuerung, sowas findet in der Industrie, in der Wirtschaft schon lange statt. Dort heißt es BI, Business Intelligence. Das heißt, ich habe meine Zahlen und aufgrund meiner Zahlen fälle ich Entscheidungen. Auch das ist in der Verwaltung möglich, findet auch schon statt, aber kann noch viel, viel, viel weitergehen. Wie oft kommt es vor, dass Sie von plötzlichen Kindergartenanmeldungen überrascht werden? Es sind doch plötzlich 200 mehr, als wir geplant hatten. Wie oft kommt es vor, dass im Bauhof, wissen Sie, der Winter wird hart, ich bestelle Salz, der Winter wird noch viel härter, das Salzsilo ist leer. Wenn ich rechtzeitig weiß, dass das Salzsilo leer wird und schon weiß, dass in den nächsten Tagen das Wetter noch kälter wird und ich vielleicht noch mehr streuen muss, das Ganze sensorgesteuert, proaktiv, könnten solche Bestellprozesse automatisiert ausgelöst werden. Man sieht hier schon, Daten sind die Grundlage für die öffentliche Verwaltung der Zukunft. Auch hier Registermodernisierung. Großes Thema, letztes Jahr noch, dieses Jahr noch durchgebracht worden durch den Bundestag, die neue Steuer-ID. So, jetzt haben wir es beschlossen, jetzt haben wir die neue Steuer-ID, jetzt muss die erstmal überall eingetragen werden. In alle Register muss die eingetragen werden. Die Registermodernisierung wird uns in der öffentlichen Verwaltung erstmal noch einiges an Arbeit abverlangen. Aber wenn die Registermodernisierung durch ist, dann wird vieles, vieles einfacher. Dann werden wir Bürgerinnen und Bürger viel, viel einfacher identifizieren können, viel, viel genauer identifizieren können. Ich kenne es selber aus meinem beruflichen Umfeld, die sogenannte Finanzadresse, der eine oder andere wird es von Ihnen kennen. Ein Bürger kann 5, 10, 20 Finanzadressen haben, weil das eine Mal handelt er als eine Erbengemeinschaft, einmal hat er ein eigenes Haus, dann hat er noch eine Gartenparzelle, da hat er unterschiedliche Finanzadressen. Und mit der Steuer-ID kann ich so einen Bürger eindeutig identifizieren, nicht anhand so einer Finanzadresse. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, ich kann so einen Bürger auch über verschiedene Register hinweg sicher identifizieren. Man muss dann nicht irgendwie suchen, gibt es vielleicht noch irgendein anderes Erkennungsmerkmal, könnte er das sein oder ist es nicht. Das geht mit so einer eindeutigen Steuer-ID viel besser. Open Data, ich hatte ja schon gesagt, Daten. Daten werden das große Thema sein oder sind schon das große Thema. Die Daten brauche ich für die Steuerung, die Daten brauche ich für KI, die Daten brauche ich für die Assistenzsysteme und natürlich auch unsere Wirtschaft will die Daten haben. Die Daten sind ein großer Schatz, den auch die öffentliche Verwaltung sich versilbern lassen kann. Open Data muss nicht kostenlos sein. Wenn jemand bei Ihnen einen Datensatz anfragt nach Open Data Richtlinien, warum nicht? Dann kann man sich auch bezahlen lassen. Ist nicht die reine Lehre von Open Data, aber wenn der Datensatz wertvoll ist. Momentan liegen die Daten noch in Silos. Durch Open Data kann ich diese Daten wesentlich besser verbinden. Weil es wird in Zukunft noch mehr so Open Data Portale und Open Data Hubs geben, die sich diese Daten ranziehen, die auch die Daten miteinander verknüpfen, die dann übergreifende Profile über solche Daten schaffen können. Und ganz wichtig, keine personenbezogenen Daten. Das sind alles nur Nutzdaten, Sensordaten. Wie viele Leute wohnen in meiner Kommune? Wie viele Leute wohnen in der Straße? Wie ist der Wasserverbrauch? Wie hoch ist die Müllmenge? Das sind alles so Themen, die sind auch für die Wirtschaft interessant. Und da sollten wir auch wesentlich offener werden als öffentliche Verwaltung, weil das hilft nicht nur uns, sondern es hilft unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und das sind ja unsere Kunden. Was man auch nicht vergessen darf, steht jetzt bei mir hier in der letzten Zeile, das ist eine Grundlage oder kann eine Grundlage für Startups sein. Wir alle wollen, dass die Wirtschaft vorangeht und weiter floriert. Mit offenen Daten, mit Open-Data-Angeboten kann eine Kommune auch die Startups in ihrer Kommune unterstützen und fördern, die daraus wieder dann Geschäftsmodelle bauen können. Das Thema E-Partizipation. Bürgerbeteiligung ist jetzt nichts Neues. Es ist normales Geschäft in den Verwaltungen. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Förderanträge oder irgendwelche Fördergelder fließen, muss die Bevölkerung befragt werden, die müssen eingebunden werden. Das ist nichts Neues. Was neu ist, ist, dass das Ganze elektronisch stattfindet. Und warum muss das Ganze elektronisch und digital stattfinden? Weil die Bürgerbeteiligung, so wie sie jetzt stattfindet, in großen Teilen sogar diskriminierend ist. Das schließt Bevölkerungsgruppen aus. Es schließt Bevölkerungsgruppen aus, die keine Zeit haben, tagsüber zu irgendwelchen Versammlungen zu gehen, die keine Zeit haben, um 16 Uhr auf einer Bürgerversammlung zu sein. Es schließt Bürger aus, die nicht mobil sind. Es schließt Bürger aus, die nur am Wochenende Zeit haben. Das sind selten Bürgerversammlungen, die sind meistens unter der Woche. Mit E-Partizipation gibt es verschiedenste Werkzeuge, wo ich das Ganze digitalisieren kann und auch demokratisieren kann. Ich kann viel mehr Gruppen abholen und an diesen Prozessen beteiligen. Sie sehen, es zieht sich durch. Jetzt kommt das Thema Smart City. Das ist auch wieder Daten. Smart City produziert Daten, Daten, Daten, Daten, Daten. Und die brauchen wir auch alle. Wir brauchen diese Daten, um die Kommune besser steuern zu können. Smart City ist im Prinzip die Umgestaltung des urbanen Raums, um ein besseres und nachhaltiges Leben in Städten und Kommunen zu ermöglichen. Wir hatten es vorhin schon, die Bürger sind alle digital, die sind alle unterwegs, die haben Smart Homes zu Hause. Die können ihren Wassersprenger aus dem Urlaub starten, die können die Rollos aus dem Urlaub runterfahren und wenn sie aus dem Urlaub wiederkommen, zeigt ihnen das Smartphone direkt an, wie viel Strom ihre Solaranlage gerade produziert hat, als sie im Urlaub waren. Auch das gibt es in den Kommunen schon. Auch da gibt es Dashboards inzwischen auch. Aber das können wir noch viel mehr nutzen. Sensorik in den Straßen, dass der Bauhof genau weiß, wie kalt ist die Straße? Muss ich streuen und muss ich nicht streuen? Wie entwickelt sich denn die Temperatur der Straße? Habe ich Stellen, wo die Sonne sehr stark einwirkt, muss ich dort nicht so oft streuen wie an Stellen, wo die Sonne nicht so stark einwirkt? Auch das ganze Thema E-Government, Digitalisierung gehört zum Thema Smart City dazu. Und Smart City unterstützt uns, nachhaltiger zu werden, umweltschonender zu Hause zu wirtschaften, umweltschonender zu werden, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern und vor allen Dingen im Blick zu haben, wie groß ist er denn? Welche Kommune weiß denn aktuell genau, wie viel CO2 sie ausstößt? Kaum eine. Zum Thema Smart City gehört auch das Thema digitaler Zwilling. Der ein oder andere von Ihnen wird sich denken, digitaler Zwilling, was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist kein Avatar. Der digitale Zwilling ist quasi das digitale Abbild eines physischen Objektes. Das physische Objekt kann ein Gebäude sein, das physische Objekt kann eine ganze Kommune sein, das physische Objekt kann aber auch der Bürger sein. Die Stadt München, zufällig jemand da? Die Stadt München hat ein tolles digitaler Zwilling-Projekt. Die haben zum Beispiel den kompletten Marienplatz digital abgebildet. Aber nicht so, wie sie es in Google Maps kennen. Das ist quasi der Einstieg, so wie sie es von Google Maps kennen. Sie haben da die Möglichkeit, einzelne Gebäude sich auszusuchen und in den Gebäuden noch Informationen zu den Gebäuden bekommen. Digitaler Zwilling würde zum Beispiel bedeuten, ich gehe online aufs Rathaus. Und dort kann ich direkt meine Anträge stellen, weil ich schon online in meinem Rathaus bin. Ich bin schon auf diesem digitalen Zwilling des Rathauses. Ja, dann gehe ich auf den digitalen Zwilling des Bürgeramtes und kann dort meine Anträge stellen. Das ist alles ineinander involviert. Und weil ich als Bürger natürlich auch einen digitalen Zwilling habe, Sie kennen das hier in Bayern alle, die Bayern-ID, im Prinzip ist das schon der Beginn eines digitalen Zwillings für bayerische Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, ich habe eine Identität, eine bayerische Identität, mit der ich Rechtsgeschäfte durchführen kann. Also ich kann mit meiner Bayern-ID kann ich Anträge stellen. Anträge mit verschiedensten Vertrauensniveau. Ich habe einen Postkorb, das heißt, die Kommune kann mir Nachrichten schicken zu meinen Anträgen. Das alles ist mit dem digitalen Zwilling der Bayern-ID quasi möglich. Und hier wird es noch weitergehen. Hier wird es noch viel, viel mehr Möglichkeiten geben, dass der Bürger digital abgebildet ist. Er wird zukünftig seine Urkunden da drin speichern können. Er wird seine Bescheide drin speichern können. Er wird so eine Art Ablage haben können, auf die auch die Verwaltung zugreifen kann. Das werden alles die Sachbearbeiter nicht händisch tun müssen, darauf zugreifen. Das machen alles die Fachverfahren. Die Fachverfahren werden Schnittstellen bekommen und haben teilweise schon Schnittstellen, wie sie Nachrichten in die Postkörbe der verschiedensten Nutzerkonten schreiben können und wie sie auch Nachrichten empfangen können von den verschiedensten Nutzerkonten. Das heißt, wieder eine Entlastung für den einzelnen Sachbearbeiter. Jetzt habe ich hier ein Wort, das wird inzwischen in vielen Bereichen als Schimpfwort angesehen, und zwar das Thema agil. Und wenn ich jetzt sage, das Thema agil wird auch noch viel, viel mehr auf die Verwaltung zukommen, dann ist es so. Die öffentliche Verwaltung wird agiler werden. Was heißt denn agil? Agil heißt, dass ich nicht lebendiger werde, sondern agil heißt, dass ich in kleinen Schritten anfange, dass ich mich Schritt für Schritt einem Thema nähere, dass ich nicht erst eine Planung mache, dass ich zu 110% die Planung mache und dann anfange und dann mich wundere, warum ich nie fertig werde. Agil heißt, dass ich Schritt für Schritt vorgehe. Ich fange an mit einem kleinen Prozess, dann mit noch einem, dann vergrößere ich den Prozess und werde immer so, dass der Prozess immer mit den Anforderungen, mit dem Markt, mit den Wünschen der Bürger mitwächst. Mit den Prozessen in der Verwaltung mitwächst. Gut, die Verwaltungsprozesse sind momentan, sagen wir mal, lange etabliert. Aber wir haben ja anfangs schon darüber gesprochen, dass auch diese Prozesse sich verändern müssen. Das heißt, wenn ich hier agil vorgehe, werden die Prozesse Schritt für Schritt wachsen und Schritt für Schritt optimaler werden. Agilität sorgt auch auf jeden Fall für Transparenz, weil ich genau sehe, ob ich mich verrannt habe. Ich baue einen Prozess und stelle dann fest, oh, der ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, kann ich in einem nächsten Iterationsschritt diesen Prozess direkt wieder anpassen und merke das nicht erst dann, wenn das ganze Gebilde fertig ist, sondern ich kann das Schritt für Schritt so machen, wie es mir passt. Und wenn sich Gesetze ändern auf dem Weg dahin, dann muss ich nicht den kompletten Gedöns wieder anfassen, sondern ich fange an der Stelle an, wo ich gerade bin und kann vielleicht dann in eine andere Richtung gehen. Ich hatte ja versprochen, Homeoffice, sage ich auch nochmal. Sie haben es jetzt alle die letzten beiden Tage gehört. Homeoffice ist ein ganz, ganz großes Thema. Nicht nur, weil jetzt schon viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung im Homeoffice sitzen, teilweise noch gar nicht zurückkommen dürfen oder schon wieder da sind oder im Wechselbetrieb unterwegs sind. Die Pandemie hat in dem Bereich die Arbeitswelt total verändert. Und nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, sondern auch in der Wirtschaft. Das, was früher nur die Nerds gemacht haben, die dann programmiert haben, die dann nachts zu Hause saßen mit 2 Kartons Pizza daneben, diese Arbeitsmodelle wird es in der öffentlichen Verwaltung nicht geben, aber ich werde auch in der öffentlichen Verwaltung die Möglichkeit haben müssen, um auch als Arbeitgeber attraktiv zu sein, dass ich als Arbeitnehmer sowohl zu Hause als auch in der Verwaltung arbeiten kann. Das geht natürlich nicht, wenn ich vorne an der Front stehe im Bürgerkontakt, vollkommen klar. Aber es gibt jede Menge Möglichkeiten, wo ich meine Arbeiten sowieso nur im Backoffice mache. Warum kann ich nicht zu Hause tun? Oder ich strukturiere meine Arbeiten anders und mache Montag, Dienstag mache ich die Arbeiten zu Hause, Mittwoch bis Freitag bin ich direkt am Frontdesk. Die Möglichkeiten gibt es auch. Und ein großes Thema, was hier auch dazu kommt, und das hat mir ein bisschen bei den letzten Vorträgen gefehlt, ist das Thema Work-Life-Balance. Natürlich hat man, wenn man zu Hause arbeitet, auch die Kinder zu Hause. Und natürlich kommen die Kinder auch ins Büro und haben ein Problem und wollen das geklärt haben. Und das muss möglich sein. Es muss möglich sein, dass man im Homeoffice arbeitet und sich parallel mit seinen Kindern beschäftigen kann oder sich um seine Familie kümmern kann. Das sorgt für Lebensqualität, das sorgt für Qualität, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wollen. Wir sind keine Maschinen und wir sollten auch entsprechend diese Lebensform, die sich jetzt immer weiter in diese Richtung bewegt unterstützen, gerade als öffentliche Verwaltung, wo wir so große Probleme haben, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Ganz wichtiges Thema, dazu ist es wichtig, sichere Infrastruktur zu schaffen. Ich habe vorhin gehört, Bring Your Own Devices wird von abgeraten. Ja, Bring Your Own Device hat natürlich ein großes Problem. Keiner hat Zugriff auf diese Geräte, keiner weiß, wie diese Geräte funktionieren, wie diese reagieren. Es gibt trotzdem Möglichkeiten, wie ich mein eigenes Gerät mitbringen kann, wenn ich die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stelle. Ich kann im Homeoffice mit meinem eigenen Rechner sicher und datenschutzkonform arbeiten. Das geht. Was ein Thema ist, was damit reinspielt, ist das Thema digitale Souveränität. Digitale Souveränität ist ein großes Thema, ganz speziell auch für die IT-Abteilung und vor allen Dingen wichtig auch für die politischen Entscheidungsgremien. Stadtrat, Gemeinderat, ganz wichtig. Wenn ich heute Dinge digitalisiere, muss ich als allererstes ein Ausstiegsszenario mitplanen. Was passiert, wenn mein Betriebssystem, was vielleicht von einem großen amerikanischen Hersteller kommt, plötzlich das Doppelte an Lizenzen kostet? Was passiert, wenn ein großes Betriebssystem eines großen internationalen Herstellers plötzlich in einem Land hergestellt wird, wo die Regierung gewechselt hat und zu einer Diktatur wird und sagt, alle Daten, die darüber laufen, müssen zu uns? Dann braucht die öffentliche Verwaltung hier ein Ausstiegsszenario. Das heißt, für jede digitale Lösung, die ich mir einkaufe, muss ich schon von vornherein mit darüber nachdenken, wie werde ich das wieder los? Und vor allen Dingen, wie werde ich das wieder los, ohne an Komfort, an Daten und an Sicherheit zu verlieren? Das mag bei einem Betriebssystem noch funktionieren, aber spätestens, wenn es beim Fachverfahren sind, wird es schwieriger. Ein Lösungsweg hier kann Open Source sein. Bei Open Source ist immer so, das heißt, wenn jetzt Sie sich an ein Open Source System binden und sagen, das lasse ich mir von einem Dienstleister maßschneidern und betreiben, alles in Open Source, jetzt geht der Dienstleister pleite, was machen Sie? Da müssen Sie ganz schnell eine Lösung suchen. Aber brauchen Sie nicht, weil das Ding ist Open Source, suchen Sie einfach einen anderen Dienstleister. Nehmen Sie Ihre Software, Ihre Daten, gehen zum anderen Dienstleister und sagen, hier, betreib mir das. Ist alles dokumentiert, sind alle Quellcodes sind da, funktioniert. Es ist jetzt ein bisschen idealisiert dargestellt. Da ist natürlich immer noch viel Aufwand dahinter. Aber es funktioniert bei proprietärer Software nicht. Und bei Open Source haben wir die Chance, dass wir das machen können. Wichtig ist auch ein selbstbestimmter Umgang und vor allen Dingen informierter Umgang mit Digitalisierung und digitalen Medien. Nicht, weil irgendeiner gerade reinkommt, Vertreter, der gerade eine schöne PowerPoint-Präsentation runterreißt, sagt, hier, guck mal, ganz schön, klicki-bunti, Sachbearbeiter muss quasi nichts mehr machen, nur noch einmal am Tag den Knopf drücken. Ja, schön. Aber was passiert weiter? Ich muss als öffentliche Verwaltung genau wissen, was passiert. Darf nicht nur schön sein. Es muss funktional sein und ich muss wissen, wie das Ding geht. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt sind wir beim Thema Veränderung bei der Beschaffung. So Open Source Software muss natürlich auch beschafft werden. Und wir hatten gerade über agil gesprochen. Projekte laufen aktuell nach Wasserfallmethodik ab. Das heißt, ich lege am ersten Tag schon fest, wie es am Ende, am letzten Tag auskommen soll, habe meine Schritte dazwischen, so wie im Wasserfall, und weiß ganz genau, wann was fertig zu sein hat, um zu dem definierten Ergebnis zu kommen. Wenn sich Änderungen dazwischen ergeben, habe ich ein Problem, weil ich habe das Ziel ja festgelegt. Mit agilen Projekten funktioniert das ein bisschen einfacher. Das heißt, auch bei der Ausschreibung, wenn Sie Projekte ausschreiben, macht es Sinn, agiles Projektmanagement auszuschreiben. Das ist auch für Sie als öffentliche Verwaltung wesentlich einfacher. Ich sage immer, der Appetit kommt beim Essen. Und wenn ich mir so ein Projekt anlache oder ausschreibe und dann anfange, das Projekt umzusetzen, dann fallen mir immer Dinge ein, wie es doch anders besser sein könnte. Oder Da könnte man noch den Abzweig nehmen, weil dann ist das noch schöner. Und ach, der Spielplatz, da könnte man doch da noch einen Baum hinbauen. Aber der ist ja nicht mit geplant. Wenn ich agile Projekte mache, dann kann ich genau solche Dinge berücksichtigen. Des Weiteren ist bei der Ausschreibung auch wichtig, heutzutage werden Ausschreibungen meistens, immer ehrlich, Copy-Paste, altes Produkt, Paste, neues Produkt, vielleicht ein paar Änderungen, ein paar Versionsnummern geändert, fertig, Ausschreibung geht raus. Das sorgt dafür, dass wir immer und immer und immer und immer das Gleiche kaufen. Ohne uns vielleicht Gedanken zu machen, hilft mir das bei meinem Problem? Warum nicht anfangen, Probleme auszuschreiben oder die Lösung eines Problems auszuschreiben? Ich habe neulich einen Podcast gemacht zu dem Thema und da kam ein tolles Beispiel. Eine Kommune hat ein Transportproblem. Das heißt, der Bürgermeister muss jeden Tag von A nach B fahren. Und was haben sie gemacht? Ach, der Bürgermeister hat bisher immer einen Passat gefahren. Schreibt mal wieder einen Passat aus. Kriegt halt einen neuen. Warum? Warum wird der Passat, der am Startpunkt in der Garage steht, am Zielpunkt in der Garage steht und ansonsten nur hin und her fährt, warum wird ein Passat ausgeschrieben? Warum schreiben wir so ein riesen Fahrzeug dafür aus? Warum schreiben wir nicht einfach den Transport, die Transportleistung aus? Da kann sich natürlich auch das Autohaus drauf bewerben, was den Passat verkaufen möchte. Aber es kann sich auch das Taxiunternehmen darauf bewerben. Oder öffentliche Verkehrsmittel. Die Bahn kann sich darauf bewerben, auf solche Ausschreibungen. Warum fangen wir nicht an, Lösungen von Problemen auszuschreiben, statt direkt die Lösung vorzugeben? Wir hatten heute schon das Thema Chats, Chatbots. Auch das Thema Social Media zählt damit da rein. WhatsApp, eine der größten Social Media Plattformen der Welt. Facebook, Instagram, alles Social Media Plattformen, auf denen wir alle unterwegs sind. Ich glaube, ich würde behaupten, dass hier niemand dabei ist, der nicht eins von diesen dreien benutzt. Kein WhatsApp? Großes Lob. Aber das Thema Social Media hat noch ganz andere Auswirkungen. Wir haben alle von Influencern gehört. Influencer haben Millionen von Followern und Influencer beeinflussen unsere Kinder und unser Leben. Ja, so ein Influencer mit Millionen Followern hat überhaupt gar keine Auswirkung auf eine Gemeinde mit 20.000 Einwohnern. Aber wer hat da großen Einfluss drauf? Und zwar, das ist die Bürgerin oder der Bürger mit einem Instagram-Account mit vielleicht 2.000 Followern, wo die Hälfte von in der Gemeinde wohnen. Wenn derjenige sich aufregt über die öffentliche Verwaltung in dieser Gemeinde, hat das viel, viel mehr Auswirkung auf die Verwaltungsmitarbeiter als der millionenschwere Follower, der die nächste Creme an unsere Kinder verkauft. Das heißt, die öffentliche Verwaltung muss hier präsent sein. Die öffentliche Verwaltung muss hier mitsteuern, gegensteuern, präsent sein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, selbst der Freistaat Bayern hat jetzt angefangen mit Chatbots, Informationsbots in den Chats und Messengern zu sein. Freistaat Bayern ist auch auf Instagram und Twitter sehr aktiv. Genau das müssen auch die öffentliche Verwaltung machen. Weil sonst geben wir die Meinungsbildung über die Verwaltung und über die Gemeinde und übrigens auch über den Bürgermeister, die geben wir in die Hände von unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und wir können sie nicht mitbestimmen und nicht beeinflussen. Und wenn da irgendwann mal irgendwelcher Quatsch draußen ist, dann ist er draußen. Dann perpetuiert er sich. Es kommt irgendwann wieder zurück. Das heißt, Social Media ist ein großes Thema. Ich habe hier das Thema Micro-Influencer geschrieben. Das ist genau das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Der kleine Einwohner meiner Kommune hat mehr Einfluss auf das Geschehen in meiner Kommune als der millionenschwere Influencer, der richtig Geld damit verdient. So, jetzt habe ich meine Liste runtergerattert an neuen Themen. Wie liegt man eigentlich in der Zeit? Sehr gut, sehr schön. Es kommt nämlich noch ein bisschen was, nicht ganz so viel. Und jetzt komme ich mit Lösungen. Wie hilft uns denn das Ganze überhaupt weiter? Ich habe mal hier ein bisschen die Herausforderung vom Anfang mit Lösungsmöglichkeiten gegenübergestellt. Herausforderung, zu wenig Nachwuchs. Wir kriegen zu wenig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da hatten wir am Anfang schon gesagt, Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Hier wieder das Thema Homeoffice, agiles Arbeiten, einfaches Einarbeiten mit Assistenzsystem und viel mehr Automatisierung. Unerwartete Aufgaben. Das heißt, ich muss mich spontan mit einem Thema beschäftigen und werde aus meinen Routinen rausgerissen. Ich habe es jetzt hier mal spontane Automatisierung genannt. Vorhin das Thema Low-Code und RPA. Das heißt, wenn jetzt so eine spontane Aufgabe auf uns zukommt, setze ich einen hin, der beschäftigt sich mal einen Tag damit, wie man sowas automatisieren kann. Und dann kann man damit schon mal losgehen und schon mal ein paar Meter machen. Und wenn wir dann feststellen, dass es noch nicht das Wahre ist, dann sind wir ja agil. Das heißt, wir verändern den Prozess im Laufen des Prozesses, dass er noch besser wird. Steigende Arbeitslast. Immer weniger Zeit für die Kernaufgaben, immer mehr Aufgaben. Sie kennen das, haben wir am Anfang schon gesagt. Hier das Thema auch Automatisierung. Assistenzsysteme, RPA, Predictive Administration, datengeschützte Verwaltungssteuerung. Sie sehen, das sind alles Themen, die ich vorhin schon mal vorgeführt habe. Die kommen jetzt hier alle als Lösungsmöglichkeiten wieder. Näher an den Bürger. Öffnen in Richtung des Bürgers, habe ich hier aufgeschrieben. Das heißt, Online-Anträge, den Bürger dort abholen, wo er ist. Der ist am Smartphone, der sitzt zu Hause auf dem Sofa, sitzt auf Arbeit am Rechner und muss einen Antrag stellen, ganz dringend. Online. Digitaler Zwilling, Open Data. Open Data sorgt für Offenheit. Open Data sorgt für Transparenz. Transparenz in Richtung unserer Bürgerinnen und Bürger. E-Partizipation, ich hatte es vorhin schon gesagt. Wir schließen keine Gruppen mehr aus oder weniger Gruppen aus, weil 100% werden wir nicht immer schaffen. Aber wir schließen noch weniger Leute aus, um an dem Prozess teilzunehmen. Und ganz wichtig, Kommunikation. Kommunikation in jeglicher Form. Auf Social Media, auf der Webseite, da, wo unsere Zielgruppe ist. Die Marketingmenschen sagen immer, zielgruppengerechte Kommunikation. Unsere Zielgruppe sind Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Also müssen wir dort kommunizieren, wo die auch sind. So, jetzt sind wir durch. Sie können mir Fragen stellen, aber nochmal ganz kurz zurück. Hier sind meine Kontaktdaten, Sie haben sie auch in den Unterlagen stehen. Schreiben Sie mich ruhig an. Sie dürfen auch gerne meinen Podcast anhören, weil das sind einige von den Dingen, die ich hier vorgeführt habe, nochmal im Detail erklärt. So, wenn es keine Widerworte mehr gibt, keine Diskussion, keine Fragen. Vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Shownotes gibt es auf unserer Webseite unter egovernment-podcast.com. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung oder einen Kommentar auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform oder bei uns auf der Webseite. Wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt, erfahrt ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.